Eine Veranstaltung zum 70. Gründungstag der Zeitung Seonyun Shinmun fand am 4. Mai im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang statt. Der Sekretär des Zetka der Partei der Arbeit Koreas Choi Ryong-hae, die Funktionäre des Jugendverbandes und des Jugendverlages Kum Song, die Journalisten und Redakteure sowie die Mitglieder der Kinderorganisation nahmen daran teil. Der Referent hob hervor, der große Genosse Kim Il-sung habe dafür gesorgt, am 5. Mai 1935, 1946 die Zeitung Seonyun Shinmun zu gründen und in jeder Zeit und Etappe der Revolutionsentwicklung die Prinzipien, Richtung und Inhalte der Redaktion erhält und energisch geleitet, damit die Zeitung ihrer Mission und Pflicht gerecht würde. Der große Genosse Kim Jong-il habe am 22. Mai 1954 den Verlag aufgesucht und die programmatischen Hinweise gegeben, die für die Erhöhung des politischen Niveaus und der Qualität der Zeitung Seonyun Shinmun und die Verbesserung der Redaktion und Herausgabe der Zeitung als Richtschnur gelten. Die Zeitung Seonyun Shinmun, die unter der weisen Führung der großen Führer entwickelt worden sei, schreibe heute unter der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un ein neues Kapitel ihrer Entwicklung, um die wachsenden Generationen zu wahren jungen Revolutionären und Avantgardisten der Songun-Zeit zu erziehen.